Abschnitt 4 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Laura Mainetti. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Das Zwergennest, Teil 1. Es war einmal ein Mann, der war seines Handwerks ein Weber. Das heißt, er bekam von den Kaufleuten in der Stadt Seide und Wolle, aus denen er zu Haus auf seinem Webstuhl schöne Zeuge zu verfertigen wusste. Da ihm das Leben in der Stadt, selbst bei der ärmlichsten Kost und der schlechtesten Wohnung, für sein bisschen Verdienst zu teuer gekommen wäre, so hatte er sich nach einer anderen Wohnung außerhalb umgesehen und endlich eine gefunden, die, wenn auch nichts weniger als bequem oder schön aussehend, ihn doch so ziemlich gegen heftigen Regen und raues Wetter schützte. Diese seine Wohnung stand nämlich in der Nähe eines benachbarten Dorfes und war eine baufällige, schlechte Hütte, die an ein uraltes Gemäuer geklebt war. Von dem Gemäuer sagte man, dass es in uralten Zeiten ein Gefängnisturm gewesen sei und zu einer weitläufigen Burg gehört habe, deren Ruinen man noch auf einem benachbarten Fels sah. An diesem Gefängnisturm nun hatte früher der Schäfer des Orts von alten Balken und schlechten Brettern ein kleines Haus gebaut und darin gewohnt, um seine Schafe zu beaufsichtigen, die sich gern zwischen den alten Mauern herumtrieben und denen das fußhohe, saftige Gras zwischen den schwarzen, halbverbrannten Steinen gut zu schmecken schien. Doch hatte der Schäfer hier noch nicht gar lange gehaust, als ihn ganz bedenkliche Umstände zwangen, seine kleine Wohnung zu verlassen. Oftmals nämlich, mitten in der Nacht, geriet seine Schafherde, die sich teils bei seiner Hütte, teils in dem alten Schlosshofe gelagert hatte, in eine solche Verwirrung und solchen Aufruhr, als seien ein Dutzend Wölfe unter sie hineingeraten. Die armen Schafe blökten jämmerlich und fuhren in einer wahren Todesangst auseinander, dahin und dorthin, wo ihnen eben gerade eine Öffnung in den Mauern des alten Schlosses den Durchgang gestattete. Alsdann musste der Schäfer aus Leibeskräften rufen und pfeifen. Allein, trotzdem war keins von den sonst so folgsamen Tieren, das seiner Lockung Gehör gegeben hätte und zurückgekommen wäre. Vielmehr sahen diese in ihrer Angst nicht auf den Weg, den sie nahmen, und da kam es denn nicht selten, dass sie zwischen die Felsen stürzten und jämmerlich umkamen. Die Hunde des Schäfers, die bei Tage schon manchmal den Wolf tüchtig zerzaust und zurückgetrieben hatten, zogen bei diesem Spektakel, der mitten in der Nacht losging, ihre Schwänze ein, heulten vor Angst und waren weder durch Prügel noch gute Worte dahin zu bringen, unter die Schafe zu gehen und sie ordentlich zurückzubringen. Der Schäfer, gerade auch nicht der furchtsamste Mensch, war über den Verlust seiner Schafe in Verzweiflung und deshalb sehr wachsam und gleich bei der Hand, so oft so ein toller Spektakel wieder anfing. Was meistens in einer Vollmondnacht geschah, und obgleich es dann so hell war, dass er seine ganze Umgebung überblicken konnte, so sah er doch nie das Geringste, weder Wölfe noch böse Menschen, die seine Schafherde in Unordnung hätten bringen können. Wohl aber meinte der Schäfer, wenn er so zwischen den unruhigen Tieren hin und her lief, als höre er bald hier, bald dort ein leises Lachen oder den Jagdruf »Hallo, hallo«, wie ihn die Jäger ausstoßen, wenn sie das Wild in den Wäldern vor sich herjagen. Nachdem der Schäfer mit mehreren Leuten des Dorfs, die beim Verlust ihrer Schafe anfangs auf den Hirten selbst Verdacht hatten, viele Vollmondnächte gewacht und diese den Spektakel mit eigenen Augen gesehen, auch das leise Lachen und den Halloruf mit eigenen Ohren gehört hatten, waren alle darüber übereingekommen, dass es die Wichtelmänner oder Zwerge seien, die schon seit undenklichen Zeiten in den benachbarten Felsen und Gründen wohnten und sich hier zum Schaden der Menschen auf ihre eigene Faust ein Jagdvergnügen veranstalteten. Es war nicht das erste Mal, dass die Zwerge hervorkamen und den Menschen durch ihre Spiele und lose Streiche so offenbaren Schaden zufügten. Gesehen hatten sie alte und auch jüngere Leute schon häufig, besonders die, welche auf die naheliegenden Orte zum Jahrmarkt gingen oder sonst in der Umgegend Geschäfte hatten. Diese Leute mussten nämlich an gewissen Orten, gewöhnlich kleinen grünen Waldtälern vorbei, die mit frischem grünem Moos bedeckt, von uralten Bäumen umgeben waren. Stand in der Mitte eines dieser Plätze ein einzelner großer Baum, dessen weit ausgestreckte Zweige eine Art von Laubzelt bildeten, so war solch ein Ort der Sammelplatz der Wichtelmänner Und sie kamen hier bei dem ersten Strahl des Mondes, der über die Berge stieg, scharenweise zusammen, um ihre Tänze auszuführen. Schon oft erzählten alte Jäger, die bei Verfolgung eines Hirschs noch spät in der Nacht sich einem solchen Platze genähert, dass sie die höchst wunderbaren Spiele der Wichtelmänner gesehen und wussten von den zierlichen hohen Sprüngen, dem allerliebsten Tanz und den pfeilschnellen Wendungen der kleinen Zwerge und Zwerginnen nicht genug zu sagen. Nur musste sich solch ein unberufener Zuschauer so still wie möglich verhalten und gut verborgen sein, damit ihn das scharfe Auge der Zwerge nicht erspähte. Denn sonst hörten diese oft mitten im Tanze auf, verschwanden und rauschten durch die Luft davon, wobei sie ein Geräusch machten wie ein starker Bienenschwarm, der über ein Blumenfeld hinzieht. Zuweilen passierte es auch einem solchen Neugierigen, der sich gar zu unvorsichtig genähert, dass ihm beim Verschwinden der Elfen von unsichtbaren Händen eine solche Anzahl unsichtbarer, aber sehr fühlbarer Ohrfeigen verabreicht wurde, dass er betäubt dahinfiel und am anderen Morgen mit braunen und blauen Flecken aufstand. Lange hatten die Elfen so ziemlich entfernt von den Dörfern ihr Wesen getrieben. Doch da die Wälder immer mehr und mehr gelichtet und besonders die alten starken Bäume abgehauen wurden, hatten sie ihre Tanzplätze bei alten Gemäuern aufgeschlagen, die in steinigem, unfruchtbarem Boden standen und von den habsüchtigen Menschen in Ruhe gelassen wurden. Hierdurch wurde es nun schwerer, den nächtlichen Tänzen derselben zuzuschauen. Denn durch das Vertreiben aus ihren einsamen Waldtälern waren sie vorsichtiger geworden und tanzten selten dem menschlichen Auge sichtbar. Auch wurden sie durch den Vorwitz der Menschen boshafter und es gelang selten mehr einem Sterblichen, ihnen unbeachtet und ohne verprügelt zu werden, zuzusehen. Hierdurch war allmählich der Glaube an das kleine Volk etwas verschwunden. Und selbst wenn ein neugieriger Bursche am anderen Morgen braun und blau geschlagen erschien und seine Abenteuer, die er mit den Wichtelmännern gehabt, erzählen wollte, so lachte man ihn gewöhnlich aus und meinte, der Deckel der Bierkanne würde wohl seine Nase blutig geschlagen haben. Bei dem Vorfall mit dem Schäfer wurde man aber wieder auf die kleinen Männer aufmerksam und sah erst, nachdem den Besitzern der Herden ein bedeutender Schaden zugefügt war, dass man notwendig den Wichtelmännern das Feld räumen und sie in ihrem Zufluchtsort, dem einsamen Gemäuer, zufrieden lassen müsse. Der Schäfer verließ demnach seine Hütte und wurde anderwärts untergebracht, wo es sich alsbald an seinen Schafherden zeigte, dass die Wichtelmänner sehr versöhnlicher und im Grunde auch gutmütiger Natur seien, denn als diese auf die vorhin erzählte Art ihren Spiel- und Tummelplatz von dem Blöken und Scharren der Schafe befreit fanden, ließen sie durch geheime Zaubersprüche oder wer weiß was sonst, die Herden des Dorfs dergestalt gedeihen, dass deren Besitzer über die verlorenen Schafe bald vollkommen entschädigt waren. Mittlerweile stand die Hütte des Schäfers leer und da sie vordem schon in nicht sehr wohnlichem Zustand gewesen war, so zerfiel sie immer mehr. Die Fenster waren zertrümmert und Sonne, Mond, Regen und Wind machten von allen Seiten im Innern derselben Besuche. Trotzdem hatten sich die Wände, welche aus Rasenstücken bestanden, aufs Beste erhalten, denn sie waren zu einem Ganzen zusammengewachsen. Obendrein war die Hütte von Sträuchern und Kräutern in Menge umgeben, so dass sie von Weitem wie ein grüner Hügel oder wie ein großes Vogelnest aussah und im Zusammenhang mit den Wichtelmännern von den Leuten im Dorf das Zwergennest genannt wurde und die Burg auf dem benachbarten Berge die Zwergenburg. So hatte das Häuschen eine lange Zeit leer gestanden, bis der Weber, von dem ich oben erzählte, nach langen Wanderjahren in seine Heimat zurückkehrte. Da alle seine nahen Verwandten und Bekannten unterdessen gestorben und seine Eltern vor ihrem Tode arm geworden waren, so wollten sich die noch übrigen entfernten Verwandten des armen jungen Mannes keineswegs annehmen und niemand tat nur einmal so viel für ihn, um ihm eine elende Kammer zu vermieten, worauf er seinen Webstuhl hätte aufschlagen und sich von seiner Hände Arbeit ernähren können. Dies Benehmen hatte freilich noch einen anderen Grund, denn der Vater des Webers, der ein Waldschütz gewesen war, hatte die Tochter eines Köhlers geheiratet, die mit heilkundigen Kräutern sehr Bescheid wusste und deshalb von den Leuten für eine Zauberin ausgeschrien und gemieden wurde, obgleich sie niemanden etwas Böses tat. Von diesem Glauben war auch ein guter Teil auf den Sohn übergegangen, über den die anderen Weiber des Dorfs, als er noch ein Knabe war, schon neidisch und erbost waren. Denn wenn ihre eigenen Kinder elend und krank aussahen, so strotzte Konrad, so hieß der Sohn des Waldschützen, von Fülle und Gesundheit und war das schönste Kind, das man nur sehen könnte. Da seine Eltern glücklicherweise so lange lebten, bis er seine Lehrzeit bei dem Webermeister in der Stadt durchgemacht und auf die Wanderschaft gehen konnte, so hatte er auch so lange keine Not zu leiden und brauchte nicht für sich selbst zu sorgen. Doch kaum hatten die Eltern an seiner fleißig durchlebten Lehrzeit ihre Freude gehabt, kaum hatten sie aus der Fremde einige Male einen Brief von ihm erhalten, worin er ihnen schrieb, wie auch dort die Meister mit ihm zufrieden seien, so starben beide rasch nacheinander und hinterließen ihm gar nichts. Denn ihr bisschen Hausrat, das sie sonst noch hatten, wurde von den habsüchtigen Nachbarn für die Kosten des ärmlichen Begräbnisses an sich gerissen. Endlich kam Konrad, der sich unterdessen in mancher Herren Länder umgesehen hatte, zurück und wollte in der Heimat seinen Webstuhl aufschlagen. Doch, wie schon gesagt, von ihm wollte keiner etwas wissen. Und wenn nicht die mächtige Liebe, die jeden an die Heimat fesselt, in ihm besonders stark gewesen wäre und ihn zurückhielt, den Ort zu verlassen, wo seine beiden Eltern begraben waren, so würde er schon am ersten Tage seiner Zurückkunft dem Dorfe den Rücken wieder zugekehrt haben und aufs Neue in die Welt hinausgegangen sein. Allein so lief er geduldig verschiedene Male der Reihe nach bei den Leuten des Dorfs vorbei, um eine Wohnung für sich zu finden, und wurde von den bösen Menschen nicht selten mit rauen Worten abgewiesen. Unter anderem sagte ihm einer, er habe keinen Platz für ihn übrig, und wenn er denn durchaus in dem Dorfe bleiben wolle, so solle er droben zu den Zwergen gehen. Die würden ihm vielleicht mit Vergnügen und für billigen Mietzins das Zwergennest überlassen. Ohne auf diese Spöttereien zu achten, erinnerte sich plötzlich der Weber der kleinen Hütte, in welcher er als Knabe so oft gespielt und die er bei seinem Eintritt ins Dorf mit ihrem grünen Dach und Wänden wie früher an dem Gefängnisturm gesehen hatte. Und ihm kam plötzlich der Gedanke, dass es vielleicht nicht so über wäre, den aus bösem Herzen gegebenen Rat zu befolgen. Eilig machte er sich daher auf den Weg, öffnete die morsche Türe der Hütte, die ihm anfangs einigen Widerstand leistete, und sah zu seiner großen Freude, dass das Innere des kleinen Häuschens wohl sehr baufällig war, aber mit einiger Mühe und Arbeit sich recht gut wiederherstellen ließe. Sogleich begann er die Holztrümmer, das Laub und den Staub aus dem Innern zu entfernen, ging dann nach der Stadt, holte von dort einige seiner alten Freunde, die ihres Handwerks Zimmerleute, Glaser und Dachdecker waren, und brachte mit deren Hilfe das Zwergennest bald in eine solche Verfassung, dass es ein stattliches Aussehen bekam und er getrost in demselben seinen Webstuhl aufschlagen konnte. Die bösen Leute im Dorf sahen diesen Anstalten und Zurichtungen mit nicht geringer Verwunderung zu, lachten aber dabei in ihr Fäustchen und freuten sich, dass der arme Konrad bald wieder ausziehen würde, wenn einmal die Zwerge von seinem Dasein Kunde erhalten hätten. Obgleich der Weber selbst sich oft der Erzählungen erinnerte, die im Munde des Volkes von dem Zwergennest lebten, so war er doch durch seine vielen Wanderschaften, auf denen ihm nie etwas Unheimliches passiert war, ganz von dem Glauben an dergleichen Wesen zurückgekommen und dachte in der ersten Nacht, die er in seinem Häuschen zubrachte, an ganz andere Sachen als an das Erscheinen der Zwerge, die kommen könnten, ihn in seinem kleinen Besitztum zu stören. Es war eine recht klare Vollmondnacht. Und seine Gedanken ließen ihn lange nicht schlafen. Er hörte im Dorfe die Kirchenuhr schlagen und endlich verkündigten ihm 12 Schläge, dass Mitternacht herangekommen sei. Jetzt nahm er sich aber ernstlich vor, einzuschlafen, wandte sich auf seinem Lager herum und wollte die Augen schließen, als er im Zimmer ein leises Räuspern und Husten hörte. Er riss die Augen weit auf und wer beschreibt sein Erstaunen, als er neben sich ein kleines Männchen erblickte, das kaum eine Spanne lang war. Es war angetan mit einem zimmetfarbenen Röckchen, kurzen Höschen und schwarzen Strümpfen mit Schuhen, auf denen silberne Schnallen befestigt waren, die aber gegen die ganze Figur so groß erschienen, dass er kaum begreifen konnte, wie sie das kleine Wesen fortzuschleppen vermochte. Anfänglich glaubte der Weber, er träume und rieb sich ganz bestürzt die Augen. Er besann sich auf dies und jenes, fand aber, dass er vollkommen wach sei. Das kleine Männchen indessen spazierte im Zimmer hin und her, besah sich die neuen hölzernen Tische, sprang mit einem Satz an die Fenster hinan und klopfte mit einem kleinen Stöckchen, das es in der Hand trug, mit zufriedenem Lächeln an die neuen, blanken Fensterscheiben. Auch die Reinlichkeit des Bodens und die frischen, weißen Wände schienen ihm zu gefallen, denn es wiegte zufrieden sein kleines Haupt und gab durch allerhand murmelnde Töne sein Wohlgefallen zu erkennen. Der Weber, der dies alles mit Verwunderung angesehen hatte, richtete sich jetzt von seinem Lager in die Höhe und wollte durch ein bemerkbares Räuspern und Husten dem kleinen Manne ebenfalls seine Gegenwart kundtun. Doch dieser ließ sich anfänglich gar nicht stören, sondern winkte ihm nur mit der Hand, als wollte er ihm sagen, »Gleich, gleich«, und setzte seine Untersuchung fort. Endlich aber schien er alles genau besichtigt zu haben und schwang sich mit einem Satz auf den Tisch, der neben des Webers Bette stand, und setzte sich da auf einem großen Laib Schwarzbrot zurecht, von dem er von Zeit zu Zeit ein Bröckchen in den Mund steckte. Nachdem sowohl der Weber als das Wichtelmännchen sich eine Zeit lang stillschweigend angesehen, sagte das Männchen mit einer feinen, krähenden Stimme, indem es vom Sitze aus nochmals seinen Blick in dem Zimmer herumfahren ließ, »Wir freuen uns sehr, mein lieber Freund, einen Mietsmann erhalten zu haben, der unsere Sachen so ordentlich instand gesetzt hat. Wenn du auch sonst die Bedingungen, die wir als Eigentümer dieses Hauses von dir mit Recht fordern können, zu unserer Zufriedenheit erfüllst, so werden wir hoffentlich recht wohl miteinander fortleben können.« Der Weber, dem es nicht eingefallen war, hier in dem früher so verfallenen Zwergennest noch eine Miete zu bezahlen, horchte hoch auf, war aber zu klug, um es mit diesen fürchterlichen Wesen zu verderben, und erkundigte sich bescheiden nach den Bedingungen seines neuen, sonderbaren Mietsherrn. Der Zwerg erzählte ihm mit kurzen Worten die Geschichte des Schäfers, dessen unvernünftige Herde sein ganzes Volk aufs Schwerste bedrängt und belästigt hatte, und setzte hinzu, dass bei des Schäfers Vertreibung aus diesem Hause das Zwergenvolk keine Bosheit gegen das Menschengeschlecht habe ausüben wollen, sondern es sei ihnen nur darum zu tun gewesen, Ruhe zu bekommen. Konrad, der durch die freundliche Anrede des Männleins und durch den gutmütigen Ausdruck auf dem Gesichte desselben sich von seiner anfänglichen Bestürzung erholt hatte, sagte zu ihm, wie sehr er sich freue, unvermutet eine so vornehme Bekanntschaft zu machen, und er hoffe, dass ihm die Mietzinsbedingungen so gestellt würden, dass er darauf eingehen könne. Freilich, Geld oder Geldeswert, Silber oder Gold sei bei ihm nicht zu finden. Der Zwerg brach sich ein ziemliches Stück Brot ab und erwiderte ihm lächelnd, »Die unnützen Artikel, die du uns nennst, sind es nicht, welche uns erfreuen oder nützen können. Mit Gold und Edelsteinen sind wir genugsam versehen und deswegen in euren Augen ein reiches Volk. Doch fehlt uns manches, was wir nur durch die Hilfe guter und fleißiger Menschen erwerben können. Wir haben dich seit deiner Kindheit nicht aus den Augen gelassen und mit Vergnügen gesehen, dass dein Herz sich von Trug und Arglist frei erhalten hat. Und dies ist mit ein Grund, warum wir uns deiner Besitznahme unseres Eigentums, des kleinen Hauses hier, nicht widersetzt haben. Wir Zwerge wissen auch die menschlichen Tugenden zu schätzen und halten uns lieber in der Nähe frommer und fleißiger Menschen auf, als bei solchen, denen diese Eigenschaften fehlen, zu denen, beiläufig gesagt, auch der Schäfer, der früher hier wohnte, gehörte. Bleibe deshalb fleißig, wie du bis jetzt gewesen, arbeite still für dich und es soll dir an unserem Beifall und unserer Hilfe nicht fehlen. Jetzt aber höre auf unsere Mietsbedingungen, die darin bestehen, dass du uns jeden Monat einmal in einer Nacht, wenn der Mond voll am Himmel steht, deine Gerätschaften und selbst deinen Webstuhl zu unserem Gebrauche überlässest. Sei in solchen Stunden nicht vorwitzig, sondern begib dich in deine Kammer und wir wollen schon dafür sorgen, dass dich alsdann ein tiefer Schlaf überfällt, der dich verhindert, das Geräusch unserer Arbeit zu hören.« Bei den letzten Worten wurde das Gesicht des Zwerges ernster und er schloss seine Rede, indem er sagte, »Merke dir ja, dass du nicht vorwitzig sein sollst, unserer Arbeit zuzusehen, und merke dir auch dabei, dass nur, solange dein Herz frei von den gewöhnlichen Lastern des Menschen ist, wir in solchen Stunden imstande sind, dich in Schlaf zu versenken, dass es aber nicht in unserer Macht liegt, Gedanken an böse Taten, die du vollbracht, zu beseitigen oder dich von Gewissensbissen zu befreien.« Der Weber hatte dies alles ruhig mit angehört und sich freuend, so wohlfeile Mietsbedingungen erhalten zu haben, schlug er vergnügt in die dargebotene Hand des Zwerges ein, mit dem Versprechen, das Seinige beitragen zu wollen, damit die Arbeit der Zwerge nie gestört würde. Nach diesem abgeschlossenen Bündnis sprang das Männchen an dem Brote herunter, lächelte den jungen Mann noch einmal freundlich an und verschwand. Der Weber legte sich auf die andere Seite und schlief bis zum hellen Morgen. Ende von Abschnitt 4.